Упражнение 22, страница 50. Schreiben Sie, lesen Sie Deutsch, studieren Sie abends, arbeiten Sie hier, kommen Sie morgens, übersetzt Stefan gut, fährt er nach Hause, lernt Olga hier, spricht sie Deutsch? Laufen die Kinder nach Hause?